Angesichts der enormen Tradition, die jüdische Gemeinschaft ja nun hat und die europäische Kultur basiert nicht zuletzt auch auf der jüdischen, gibt es eigentlich gar keine Alternative, als dass es eine prickelnde, in welche Richtung gehend, ist noch offen, aber Entwicklung geben wird. Die Altersstruktur der jüdischen Gemeinden stützt diesen Optimismus allerdings nicht. Zwar haben sich ihnen in den vergangenen 20 Jahren 120.000 Menschen angeschlossen, sollte jedoch allein die Demografie für ihre Entwicklung maßgebend sein, werden sie in weiteren 20 Jahren schon wieder deutlich geschrumpft sein, glaubt der Jerusalemer Bevölkerungswissenschaftler Sergio Della Pergola. Da gewinnen die Gemeinden auf der einen Seite vielleicht 5-6% durch neugeborene Kinder hinzu, während auf der anderen Seite 35-40% ihrer Mitglieder bereits über 65 Jahre alt sind. Das gilt zum Beispiel für das deutsche Judentum. Das deutsche Judentum hat sich vervierfacht. Aber dass es diese Zahlen auch noch in der nächsten Generation halten kann, ist sehr zweifelhaft. Doch vorerst hat die starke jüdische Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland neue Dynamik in die jüdische Gemeinschaft gebracht. Die Gemeinden sind aktiver geworden und auch die Bedeutung der Religion hat zugenommen. Und das, obwohl die neuen Mitglieder aus der ehemaligen Sowjetunion selten eine religiöse Erziehung genossen haben und sich häufig sogar als arreligiös oder atheistisch verstehen. Auch viele ungebundene Juden scheinen in jüngster Zeit wieder einen Zugang zu ihrer Religion, ihrer Geschichte und ihrer kulturellen Tradition entdeckt zu haben. Festivals des jüdischen Lernens erleben jedenfalls einen Boom. Anfang Mai zum Beispiel versammelte das ausschließlich von Ehrenamtlichen organisierte Limmud-Festival 450 Teilnehmer am Werbelinsee bei Berlin, um auf undogmatische Weise in einer Vielzahl von Workshops über Gott und die Welt zu reden. Limmud, hebräisch für Lernen, ist auch in anderen europäischen Ländern ein großer Erfolg. Dazu der Leiter des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums, Professor Julius Schöps. Es ist ein Judentum der kulturellen Rückbesinnung, aber auch der bewussten gesellschaftlichen Zusammenarbeit, das hier propagiert wird. Man will jüdisch sein und leben, aber nicht festgelegt bleiben auf die Rolle der moralischen Instanz, des Mahners und Warners in der bundesdeutschen Gesellschaft. Viele, die zu Limmud kommen, lassen sich in den jüdischen Gemeinden kaum sehen. Sie sind häufig noch nicht einmal dort organisiert. Aber auch die verbindlicheren Angebote können sich über Interesse an ihrer Arbeit nicht beklagen. Weder die orthodoxen Lehrhäuser noch die Konferenzen der liberalen Juden. Auch das gilt nicht nur für Deutschland. Dieses neue Interesse am Judentum in Europa veranlasste Josef Gorny, Kommunikationsforscher und Historiker von der Universität Tel Aviv, Überlegungen zur jüdischen Identität in Europa anzustellen. My assumption is, ich gehe davon aus, dass sich die Europäische Gemeinschaft zu einer politischen Föderation entwickeln wird, die multikulturell aus nationalethnischen Gesellschaften bestehen wird. Allerdings werden jeder dieser Gesellschaften auch viele Menschen angehören, die zugewandert sind und so Teil einer ethnischen Diaspora wurden. Die unterhalten häufig sowohl zu ihrer ursprünglichen wie zu ihrer neuen Heimat enge Bindungen. Wenn diese Annahme richtig ist, wo ist der Platz der Juden in einer derartigen Gesellschaft? Bei Juden aus Russland, der Ukraine, Moldawien oder Belarus stand es im Pass. Sie gehörten zur Nationalität der Juden, eine von vielen im Vielvölkersystem der ehemaligen Sowjetunion. Professor Schöps? Sind die Juden ein europäisches Volk? Haben wir es bei ihnen mit einer sich transnational begreifenden Gemeinschaft zu tun, die sich religiös bis säkulär, aber nur noch bedingt ethnisch definiert? Josef Gorny aus Jerusalem empfiehlt den Juden Europas die nationale Idee des Zionismus als spirituelle Quelle ihrer Gemeinschaft. Sie solle das Band knüpfen zwischen den religiösen und arreligiösen Juden, zwischen orthodoxen und liberalen, zwischen denen aus Deutschland, Polen, Russland oder England. Ein Vorschlag, der für andere völlig abwegig ist, bei aller Sympathie für den Staat Israel. Dazu der Frankfurter Erziehungswissenschaftler und Religionsphilosoph Micha Brumleck. I'm deeply convinced that the nation state. Ich bin überzeugt, dass der Nationalismus als ein Organisationsprinzip von Gesellschaften überholt ist. und alles andere ist pure Nostalgie. Meine Vision für die Juden in Europa wäre, dass sie ein mehr oder weniger lockeres Netzwerk religiöser Gemeinschaften darstellen und dass die Gemeinschaft Israels in diesem Rahmen nicht mehr und nicht weniger ist als eine religiöse und eine moralische Idee. Die erreiche aber eben nur eine Minderheit der Juden heute, gibt der Historiker Michael Wolfson zu bedenken. Von Institutionen wie Gemeinden werden sich Juden künftig immer häufiger fernhalten. Ein Prozess, der auch bei anderen Religionen zu beobachten ist. Andererseits: Die religiöse Dimension wird weiterhin eine Minderheit bleiben, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass Kultur in erster Linie auch mit religiösen Fragen in dem Sinne zusammenhängt. Jeder Mensch wird geboren, jeder Mensch hat Einschnitte in seinem Leben und darauf haben die Religionen, ob institutionalisiert oder nicht, nun auch Antworten gegeben. Und ich nehme an, dass eine interessante Melange werden wird aus der Vielfältigkeit der kulturellen Strömungen, die es in Europa mehr denn je gibt. Und das wird sich in der jüdischen wie in der nichtjüdischen Welt bemerkbar machen. In welcher Weise das geschehen wird, in welchen Formen und mit welchen Schwerpunkten, das ist bislang nicht abzusehen. Der Wille, ein eigenständiges Judentum in Europa aufzubauen, das neben den Zentren in Israel und den Vereinigten Staaten bestehen kann, ist aber unübersehbar.